Es kämpften in mir zwei feindliche Heerlager gegeneinander. Großmutters helle, lichte Bibel- und Märchengestalten gegen die schmutzigen Dämonen der unglückseligen Hohensteiner Leihbibliothek. Solche inneren Kämpfe hat jeder denkende Mensch, der vorwärts strebt, durchzumachen. Bei ihm sind es Gedanken und Empfindungen, die miteinander streiten. Bei mir aber hatten sie sich zu sichtbaren und hörbaren Gestalten verdichtet. Ich sah sie bei geschlossenen Augen und ich hörte sie bei Tag und bei Nacht. Gegen ihre Zudringlichkeit gab es keinen Widerstand. Der junge Karl May wurde zu Zwangshandlungen getrieben. Kleptomanische Diebstähle, Hochstapeleien und andere raffinierte Betrugsdelikte füllten schließlich ein Strafregister, das dem immer wieder Rückfälligen insgesamt 8 Jahre schweren Freiheitsentzug eintrug. Noch hinter Gittern verdichtete sich in ihm, zunächst im Urbild des Winnetou, die Imagination eines Edelmenschen. Indianische Version zur untadeligen, den anderen haushoch überlegenen Figur Old Shatterhand, alias Karabenemsi, deren optimale Eigenschaften Karl May sich selber erträumte. Mein Held musste die höchste Intelligenz, die tiefste Herzensbildung und die größte Geschicklichkeit in allen Leibesübungen besitzen. In dieser Wunschgestalt fand der entlassene Strafgefangene den Weg zur seelischen Gesundung, zur neuen bürgerlichen Existenz. Fortan würde er, der niemals Freunde hatte, der eine unglückliche erste Ehe führte, in fremden Ländern und auf fernen Kontinenten in einer Welt der Illusionen leben, wo es so zuging, wie er sich's vorstellte. Freilich war es nichts als simple reißerische Kolportage, mit der er anfing. Begehrte Fortsetzungsgeschichten für Haus- und Familienblätter bei wohliger Gänsehaut am warmen Ofen zu lesen. Alles, was Karl May schrieb, erschien erst einmal in den gängigen deutschen Unterhaltungsmagazinen und wurde viel später vom Verfasser umfrisiert in die berühmten dicken Bände gefasst. Die Ideen überfielen ihn geradezu. Er brauchte sich nur an den Schreibtisch zu setzen und es war, als ob ihm jemand in ungeheurem Tempo diktierte. Die Ungeister waren gebannt, in bejahende Erscheinungen verwandelt. Die Phantastereien fügten sich in logisch aufgebaute, spannungsgeladene Geschichten, die das psychische Defizit von Millionen füllen sollten. Somit durch Nacht zum Licht? Eine vorschnelle Behauptung. Wer Karl Mays Autobiografie Mein Leben und Streben kennt, weiß von seinem immerwährenden verzweifelten Ringen um eine hohe Ethik. Ich sah um mich das tiefste Menschenleid liegen, hoch über uns die Erlösung, die Edelmenschlichkeit. Aus der Tiefe zur Höhe, vom Sinnenmenschen zum Edelmenschen empor. Alles sollte symbolisch sein. Ich wollte das an 2 Beispielen zeigen, einem orientalischen und einem amerikanischen. In Amerika sollte eine männliche, in Asien eine weibliche Gestalt das Ideal bilden. Der eine war Winnetou, die andere Mara Durimé. Ich bin Hakawati, der Märchenerzähler. Wer es nicht weiß, beurteilt mich falsch, weil er mich nicht begreifen kann. Nicht die Kampfszenen sind es, die das Publikum in höchste Verzückung versetzen, sondern der Augenblick, da Winnetou die reinen Gefühle seines Blutsbruders Old Shatterhand erkennt und ihn, schon am Machtopfer zum Sterben bereit, von seinen Fesseln befreien lässt. Sei mein Freund. Ich bin es längst. Mein Bruder. Von Herzen gern.